Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 212 an Schiller. Künftigen Donnerstagabend hoffe ich, bei Ihnen zu sein. Indessen schicke ich hier ein Paket allerlei voraus. Erstens die Ätzdrücke zu der hirtischen Abhandlung, die durch den Grabstichel ausgearbeiteten, sind zu nochmaliger Korrektur in meiner Hand. Zweitens die kottaischen Briefe, eine Kupferplatte zum Deckel des Musenalmanachs kann in 14 Tagen fertig sein, nur die Zeichnung wird einige Schwierigkeit machen. Meyer hat einige, die trefflich sind, ich weiß nicht, zu was für Kalendern erfunden und stechen lassen. Ich bringe sie mit, am Ende komponieren wir selbst eine schickliche Bordüre, lassen das Mittelfeld frei, setzen vorne ein ernsthaftes und hinten ein lustiges Xenion drauf, so ist die Sache abgetan und doch wieder was Neues. Drittens, la mer coupable. Viertens, ein Publikum, welches die Situation von Rom verbunden mit jenen Wundergeschichten gar wohl erkennen lässt. Fünftens, ein nagelneues Märchen, dessen Verfasser Sie wohl erkennen werden. Sollte man nicht aus diesem Produkt, wenn man es übersetzte und ihm etwas gäbe und nähme, einen interessanten Beitrag zu den Horen machen können? Wenigstens ist die demokratische Tendenz eines so rein aristokratischen Quellwassers einzig in ihrer Art, und man könnte, wie ich mir's imaginiere, aus der Produktion mit wenigem Aufwand noch manchen Vorteil ziehen. Das achte Buch des Romans soll noch von hier abgehen, damit, was mir gelungen sein möchte, Sie im Druck überrasche und was daran ermangeln mag, uns Unterhaltung für künftige Stunden gewähre. Denn was den Augenblick betrifft, so bin ich wie von einer großen Debauche recht ermüdet daran und wünsche Sinn und Gedanken woanders hinzulenken. Es tut mir sehr leid, dass Ihre Familiennachrichten so traurig sind, da es im Allgemeinen so übel geht, sollte man billig im Einzelnen erfreut werden. Es soll mir sehr angenehm sein, Ihre Frau Schwägerin wiederzusehen und Ihren Herrn Schwager kennenzulernen. Leben Sie recht wohl, Weimar am 16. August 1796. Geht.